Der rote Mist drängt sich mit dem ins Dunkel gerichteten Revolver zwischen den Kleidern nach hinten, bis er auf einen Körper stößt, der stumm Gegenwehr zu leisten beginnt, als er nach ihm greift. Vor dem Krieg war der rote Mist noch ein Kind. Und während des Krieges hat er sich für die Benutzung von Frauen nie interessiert. Aber hier, während er den Revolver wieder einsteckt, um mit beiden Händen festhalten zu können, was sich unter seinem Griff windet, ist er so damit beschäftigt, zu packen und zu halten und durch das Packen und Halten so zur Nähe gezwungen, dass er, noch bevor er denken kann, was er tut, im Dunkeln die warmen Brüste einer Frau berührt, die sich noch immer wehrt und ihn durch ihre Wehr zu sich hintreibt. Dann spürt er ihre Haare auf seinem Gesicht und schließlich, als er sie in die hinterste Ecke drängt und sie ihm in den Arm beißt und er ihr die Arme auf dem Rücken verdreht, streift ihn der Geruch nach Kampfer und Pfefferminz. Dieser Geruch nach Krankheiten, die man im Bett ausliegt. Dieser Geruch nach Reife und Frieden. Da wird er ruhig und ruhig beginnt er, die Lippen zu küssen, die er nicht sehen kann. Er, der noch nie jemanden auf den Mund geküsst hat, küsst diesen mit größter Wahrscheinlichkeit deutschen Mund, der voll ist und vielleicht ein wenig welk. Aber das kann er nicht einschätzen, weil er noch nie jemanden auf den Mund geküsst hat. Dann gibt er die Arme frei und streicht der Frau über den Kopf. Sie wehrt sich nicht mehr, aber er hört, wie sie zu weinen beginnt. Er streicht ihr über den Kopf, wie um sie zu trösten, und weiß dann nicht mehr weiter, obgleich er schon oft gesehen hat, was seine Männer in vergleichbaren Situationen getan haben. »Mama«, sagt er, ohne zu wissen, was er sagt. So dunkel ist es, dass man nicht einmal seine eigenen Worte sehen kann. Da stößt sie ihn von sich. Er stolpert, fällt hin, sie tritt nach ihm. Er versucht, sie wieder zu halten, umfasst dabei ihre Knie, da steht sie still. Dann zieht sie langsam ihr Kleid ein wenig nach oben. Er legt seine Stirn an ihren Leib. Unter dem Kleid scheint sie nackt zu sein. Er zieht den Geruch nach Leben, der aus dem krausen Haar dringt, tief ein. Sie sagt ein, zwei Worte, aber auch ihre Worte kann man in dem dunklen Versteck nicht sehen. Vielleicht besteht der Krieg nur in der Verwischung der Fronten. Denn jetzt, da sie seinen Kopf zwischen ihre Beine schiebt, vielleicht nur deswegen zwischen ihre Beine schiebt, weil sie weiß, dass der Soldat eine Waffe hat und es klüger ist, sich nicht zu wehren, übernimmt sie die Führung. Vielleicht besteht darin der Krieg, dass immer einer aus Angst vor dem anderen die Führung übernimmt. Und dann wieder umgekehrt und immer so weiter. Und als jetzt der junge Soldat, vielleicht nur aus Angst vor der Frau, seine Zunge zwischen die krausen Haare schiebt und was er schmeckt, schmeckt nach Eisen, ergießt sich erst sanft, dann heftiger ein heißer Schwall über sein Gesicht. Die Frau pinkelt ihm aufs Gesicht, so wie seine Männer die bemalte Tür unten in der Vorhalle des Hauses angepinkelt haben, pinkelt die Frau ihn an. Also führt sie doch Krieg? Oder ist das die Liebe? Der Soldat weiß es nicht. Beides sieht sich so ähnlich. Jetzt, da es an ihm wäre, die Führung zu übernehmen, kniet er noch immer und in all dem Nassen laufen ihm jetzt Tränen über sein Gesicht und seine Tränen haben die gleiche Temperatur wie der große Fluss, der ihn überschwemmt und mit dem die Tränen sich hier in den Tiefen eines deutschen Schrankes vermischen. Statt die Führung zu übernehmen, bleibt er zu den Füßen der Frau knien und schluchzt jetzt hörbar. Aber vielleicht ist es gerade seine Schwäche, die die Frau viel wirksamer entwaffnet, als es Gewalt vermocht hätte. Denn sie zieht ihn endlich nach oben, trocknet ihm mit einem der Kleidungsstücke, zwischen denen sie stehen, das Gesicht ab und spricht leise zu ihm. Es fehlt nicht viel und sie würde ihn mit einem kleinen Klaps auf den Po zum Schrank hinausschieben, wie eine Mutter, die ihr Söhnchen auf den Weg zur Schule verabschiedet.